Gedächtnis heimkam, stand bei Musik die Vier. Und mein Vater, na was tat er, drosch mich nur ans Klavier. Buxte, Hude, Wagner, Haydn, alles von Johann Strauss. In dieser Lage blieb mir nur die Gitarre und darauf spiel ich mittlerweile bizarre Läufe. Hör auf den Sound dieser Band, ist das nicht irre? Auch wenn die Band noch vorne geht. Oh Mann, hör hin, hör dir das an. Dann weißt du, dass die Band was kommt. Oh Mann, hör hin, hör dir das an. Dann weißt du, dass die Band was kann. Mittlerweile bizarre Läufe. Hört auf den Sound dieser Band.